Neulich in Köln stieg ein Punk in die U-Bahn. Rot-schwarz karierte Hose, kaputte Springerstiefel, Sicherheitsnadeln, in der speckigen Motorradlederjacke, die blondierten Haare zu Spikes verklebt, Bierfahne. Sie glauben jetzt, ich denke mir das aus, aber ich beschreibe genau, was ich gesehen habe. Unglaublich individuell, der Typ. Bis eine Station weiter noch einer einstieg, absolut exakt dasselbe Kostüm. Also dachte ich, irgendwo muss es einen Herrenausstatter geben, der das genau so anbietet als Punk-Set vielleicht. Ist Punk also nur noch Folklore und war es jemals was anderes? Fragen wir Jenny Zülker. Sie hat sich für den Kompressor eine neue Textsammlung angeschaut mit dem Titel Damaged Goods, 150 Einträge in die Punkgeschichte von 1966 bis 2016. Jenny, hallo. Hallo. Ich dachte mal, Punk wird dieses Jahr erst 40. Naja, das ist ja, das Buch hat sich ja nicht umsonst 150 Einträge genannt und nicht Lexikon der Punkmusik, sondern es hat halt so relativ individuell gesagt, wir versuchen, oder die Herausgeber haben versucht oder haben sich herausgenommen zu sagen, wir verorten Punk einfach da, wo das quasi mit dem Sound losgeht. Wir wollen die Ahnen und auch die Erben von Punk gleichzeitig mitbeschreiben. Deswegen fängt es halt auch schon 66 an. Ich möchte mal ganz kurz einen Satz von dem Herausgeber Jonas Engelmann zitieren. Der schreibt in seinem Vorwort, dieses Buch feiert Punk als ortlos Musik, als zeitlose Musik, als politische Musik, als Musik persönlicher Politik, lauter lose Enden über, von den Fax über Tonsteine, Scherben bis zu Death, die alle der Anfang sein könnten. Und er verortet den Anfang, eben beziehungsweise seine vielen Autoren, 66 mit den Monks, eine Band, die ganz klar aus der Beatmusik kam, die aber gehört. Eben die Monks, ganz toll, ich habe die live gesehen, auch vor ein paar Jahren noch, ganz tolle Band, die tatsächlich von der Attitüde her Punk waren, also die laut waren, repetitiv waren, krachig, die anti-unialistisch waren, aber trotzdem eigentlich auf Beatinstrumenten in so Beatanzügen spielten und macht das dann auch weiter, geht weiter mit Tonsteine, Scherben und so weiter. Bis natürlich dann in die Zeit der 70er und 80er, wo naturgemäß am meisten Punk-Einträge sozusagen zu finden sind, also am meisten Alben rauskamen, die wir alle als Punk bezeichnen würden, weil der Begriff da auch schon geboren war, 76. Aber dann 90er, Nuller bis 2016 gibt es halt auch noch Bands, die im Geiste des Punk spielen oder Sound machen. Ja. Das klingt aber jetzt nicht so, als würde dieses Buch Damaged Goods taugen als Kompendium der Punkmusik. Ich finde, das taugt sehr gut, weil es eigentlich sehr gut zu Punk passt. Weil man kann es ja auch nicht richtig definieren. Man kann ja nicht sagen, Punk ist die und die Art von Instrumentierung oder die und die Art von Gesang oder von Text. Das ist, Punk heißt ja auch eine gewisse Freiheit zu haben. Nihilismus bedeutet ja immer eine gewisse Freiheit zu haben. Und insofern, dadurch, dass es so persönlich ausgesucht wird, also auch die Autoren gehen da sehr, sehr persönlich ran. Also manche haben wirklich einen persönlichen Zugang, weil sie tatsächlich mit Menschen, über die sie schreiben, zusammengespielt haben. Andere schreiben einfach lexikalisch und sachlich. Aber das Ganze ergibt dann ein sehr, sehr buntes Bild, so wie diese Punk-Musik auch ist. Man muss auch sagen, dass Punk, ich meine, die beiden bekanntesten Lederjacken-Aufschriften sind ja wohl Punk is dead und Punk is not dead. Also Punk war eigentlich von Anfang an tot. Ja, es wurde relativ schnell tot gesagt, aber hat natürlich überlebt und insofern kann man da auch überall ansetzen und überall reingehen, legitim. Taugen die Texte was? Ich finde, wie ich gerade schon sagte, die sind eben sehr unterschiedlich. Ich will das nicht Kraut und Rüben nennen, aber sie sind, manche taugen besser, andere taugen vielleicht weniger gut. Ich fand schon, dass es im Allgemeinbild sehr gut taugt, weil es, das Persönliche ist oft einfach wirklich sehr interessant. Julie Mies zum Beispiel, die über Britta Leanders Band Carambolage geschrieben hat und mit Britta Leander selber Musik gemacht hat. Dann schreiben auch Leute wie Dietrich Dietrichsen oder Klaus Bittermann oder Katja Kuhlmann, die können natürlich auch wirklich gut schreiben. Und die schreiben über Bands wie Sleater-Kinney, eine moderne Band, die heißt Pisse, über die Beastie Boys, natürlich die Sex Pistols, Blondie, Ramones, also die ganz Sachen, die man auch erwartet. Aber die meisten Texte taugen schon was. Ich habe mich gut amüsiert und habe teilweise auch Sachen dazugelernt und habe vor allen Dingen in den meisten Texten doch eine ganze Menge Leidenschaft entdeckt. Kann man denn das lesen, ohne die 150 Platten zu den 150 Texten zu kennen oder zu hören? Na gut, also ist schon schön, wenn man, also ich fand es angenehm, Texte über Songs zu lesen, die ich auch kannte, weil ich dann noch mehr Lust hatte, oder die zu lesen oder auch was erfahren habe. Aber es funktioniert auch so, wenn man sich einfach interessiert dafür und also ohne Vorurteile rangeht, kann man natürlich darin stöbern, so wie in so einem Mischwarenladen, der sich halt mit Punk beschäftigt und da auf jeden Fall was rausziehen. Es geht auch um diesen Song von den Buzzcocks. What do I get? I only want a friend who stays to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a confess. What Das Cocks mit What Do I Get. Es war unheimlich schwer, Hörbeispiele rauszufinden, weil ich eigentlich fast alle von diesen 150 Platten mag. Und die Bass Cocks mag ich besonders gerne. Ich habe die jetzt ausgewählt. Das ist eine Platte von 79, Singles Going Steady, wo also ihre Singles zusammengefasst sind. Und dieses What Do I Get und noch andere Songs auf der Platte, aber der vor allen Dingen, die zeigen, finde ich, ganz wunderbar, wie romantisch diese Band war. Also man wird ja irgendwie denken, dass Punk Rumgeschreie ist und alles ablehnen und ich will dies nicht, ich will das nicht und ich mache das kaputt. Aber bei den Bass Cocks ist es genau nicht so. Da ist es tatsächlich so, dass die eigentlich, das sind Jungs, die nach Liebe rufen, ja, also wie auch andere Bands das irgendwie gemacht haben. Ich kann mal ganz kurz aus dem Text von Jan-Niklas Jäger dazu zitieren. Der schreibt, Shellys Stimme, also der Sänger heißt Pete Shelley, Shellys Stimme allein bildete bereits den ersten Kontrastpunkt zu den meisten anderen Punk-Bands. Sie klang eher verletzlich als angreifend, doch implizierten seine Songs, dass beides nur unterschiedliche Seiten derselben Medaille seien. Und später schreibt er dann noch, dass für ihn die Bass Cocks, und das finde ich ein ganz hübsches Bild, sozusagen ein Missing Link zwischen den Sex Pistols und den Smiths sind, weil sie einfach so ein starkes Pop-Verständnis hatten. Und das finde ich sehr, sehr hübsch erzählt. Wir könnten noch ein Beispiel, aber wir müssen die Zeit rennen uns ein bisschen davon, Jenny. Ist denn Punk, was meinst du, heute überhaupt noch ein zeitgemäßer Lifestyle, wenn es denn überhaupt jemals einer war? Oder ist Punk nicht in manchen Stellen auch nur noch peinlich, weil es sich so wiederholt? Das ist beides auf jeden Fall. Es ist peinlich, was du vorhin erzählt hast mit irgendwie zusammengeklebten Haaren und Bierfahnen. Das finde ich persönlich sowieso peinlich. Aber natürlich, Lifestyle würde ich es nicht nennen, aber ich liebe ganz viele von diesen Bands und gehe da auch sehr unvoreingenommen ran. Ich bin keine Punkerette oder sowas, ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass das alles noch gut funktioniert, weil die meisten von diesen 150 Einträgen über 150 Platten einfach wirklich von guter Musik handeln. Und deswegen ist es auf jeden Fall noch eine ganz, ganz aktuelle Sache. Doch, jetzt merke ich, jetzt eine kriegen wir noch unter, nämlich eine Frauenband. Die Le Tigre von Kathleen Hanna, die ganz bekannte andere Riot Girl Bands auch gegründet hat. Das war Le Tigre mit dem Stück Dissertation Taken, das ist ein ganz tolles Stück, erstes Stück dieser Platte. Und interessant daran ist, dass dadurch, dass die Frauenbands sich dann auch so mit dem Elektropunk und Elektroclash beschäftigten und vielleicht gar nicht so Instrumente spielen mussten, konnten sie da auch wieder näher rangehen und besser rangehen. Und deswegen gab es dann eben auch ab den 80ern eine ganze Menge Frauenbands. Wir hören nur noch mal kurz rein. He took the bomb. Le Tigre, also eine von den Bands, die vorkommt in diesem Buch Damaged Goods, 150 Einträge in die Punkgeschichte, neues Buch zum Thema, herausgegeben von Jonas Engelmann, erschienen im Ventil Verlag, besprochen von Jenny Zülker. Besten Dank. Gerne.